Gut 43% konnten Schwedens Sozialdemokraten noch bei der letzten Reichstagswahl für sich verbuchen. Genug, um die jahrzehntelange Tradition sozialdemokratischer Regierungen in Stockholm weiterzuführen. Seit gestern Abend ist diese Ära vorerst beendet. Das Modell Schweden in Sachen Sozialstaat und Besteuerung, international ein Sonderfall, steht damit vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Wahlsieger, der Block der Bürgerlichen, haben jedenfalls Veränderungen angekündigt. Über Sieger und Verlierer und Konsequenzen nach der Wahl berichtet Jürgen Detlefsen. Die historische Wahlniederlage der Sozialdemokraten in Schweden mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1928 war gestern Abend ein Faktum und Ministerpräsident Ingvar Carlsson erklärte heute Vormittag dem Parlamentspräsidenten den Rücktritt seiner Regierung. Vor der Presse machte er sich aber keine Sorgen um seine persönliche Zukunft. Ich bin Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. Wir werden mit unserer Organisation und unsere politischen Ziele arbeiten, so ich habe keine Probleme mit Arbeit. Vielleicht will ich ein bisschen mehr von Kultur und Fußball und so weiter. Der Schock über den Machtverlust und die Suche nach den Schuldigen werden sich ja erst später einsetzen. Der Verlierer äußerte die Erwartung auf baldige Neuwahlen wegen der fehlenden absoluten Mehrheit für die Bürgerlichen. Denn der Erdrutsch nach rechts hat in erster Linie die neue Kraft, die populistische neue Demokratie nach vorn getragen, die zum Zünglein an der Waage wurde. Der Sieger im bürgerlichen Lager, konservativen Führer Karl Bildt, wurde in seinem Parteihauptquartier so stürmisch gefeiert, dass seine Worte zur neuen Demokratie fast im Jubel untergingen. Es ist ein Durcheinander entstanden, ich hätte mir etwas Besseres wünschen können, aber das Problem ist für die neue Demokratie am größten, finde ich. Reden werde ich mit ihr, ich rede ja auch mit dem ehemaligen Kommunisten Lars Werner, aber Verhandlungen mit den Populisten gibt es nicht. Der Populistenchef Ian Graf Wachtmeister, der gewaltige Steuersenkungen propagiert, sagte zu seinen Bedingungen, um eine Regierung der Bürgerlichen zu stützen. They have to be serious themselves about changing. Sie müssen einen wirklichen Wechsel herbeiführen. Machen Sie, wie bei Ihrer früheren Regierung, sozialdemokratische Politik nur mit anderen Parteien, gibt es keine Unterstützung von uns. Darauf wollen die bürgerlichen Parteien der Mitte es gar nicht ankommen lassen. Sie wollen an einer Regierung, die unmittelbar abhängig wäre von der neuen Demokratie, nicht mitwirken. Karl Bildt könnte zu einer, wie man in Schweden sagt, schmalen Minderheitsregierung nur aus einer oder zwei Parteien gezwungen werden, die dann eine breite Zusammenarbeit im Parlament suchen müsste, auch mit den Sozialdemokraten. Wegen dieser verfahrenen Lage reagierten schwedische Unternehmer nervös auf den Wahlausgang, der nicht die stabile Regierung, die Schweden rasch aus der Stagnationskrise herausführen könnte, gezeitigt hat. Eine der schwierigsten Missionen in der Dauerkrisenregion Nahe Osten steht US-Außenminister James Baker seit heute Nachmittag bevor. Als Baker heute in Jerusalem seiner ersten Station einer Reise, die ihn auch nach Ägypten, Jordanien und Syrien führt, eintraf, war er sich sicher darüber bewusst, dass die israelisch-amerikanischen Beziehungen derzeit erheblich gestört sind. Der Grund? Die vorläufige Verweigerung eines US-Milliardenkredits an Israel. Nicht gerade günstige Voraussetzungen, um die geplante Nahost-Friedenskonferenz ein Stück weiterzubringen. Erste Gespräche mit der israelischen Regierung und Palästinenservertretern standen zum Auftakt auf dem Programm. Es berichtet Jacques Ungar. Dass die Suppe meistens nicht so heiß gegessen wird, wie man sie kocht, gilt offenbar auch für das Verhältnis zwischen Israel und den USA. Bereits auf der Fahrt vom Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv nach Jerusalem versicherte der amerikanische Außenminister James Baker heute Nachmittag seinem israelischen Amtskollegen David Levy, dass Washington nicht an einer Konfrontation mit Jerusalem interessiert sei. Von einer solchen Möglichkeit spricht man, seitdem George Bush die von Jerusalem erbetene Milliardenbürgschaft mit Rücksicht auf das arabische Lager und den Friedensprozess zunächst auf Eis legen will. Die Amerikaner sollen nun aber bereit sein, Israel alle getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich des Friedensprozesses schriftlich zu garantieren, allerdings nicht in einem bilateralen Abkommen, sondern nur in einem Brief. David Levy schließt nicht aus, dass dieses Dokument bereits morgen endgültig formuliert wird. Baker versicherte auch, dass sich an der Unterstützung Amerikas für die Einwanderung nach Israel nichts geändert hat, eine Bemerkung, an welche sich die Hoffnungen auf einen Kompromiss in der Bürgschaftsfrage knüpfen. Nahrung erhielt diese Hoffnung, als Präsident Bush heute Abend nach einem Telefongespräch mit Baker erklärte, dass er erstens nichts Persönliches gegen Yitzhak Shamir habe und dass zweitens alle beteiligten Seiten an einer Fortsetzung des Friedensprozesses interessiert seien. In Jerusalem, der ersten Station seiner 7. Nahostmission, konferierte Baker zunächst unter vier Augen mit Shamir, wobei nicht einmal Protokollschreiber zugegen waren. Es folgten 2,5 Stunden im erweiterten Kreis mit Verteidigungsminister Moshe Arendt und Außenminister David Levy. Obwohl Shamirs Sprecher anschließend die Atmosphäre als freundschaftlich bezeichnete und Baker von einer sehr guten Unterredung sprach, konnten offenbar nicht alle Probleme, speziell die bilateralen, ausgeräumt werden. Jedenfalls steigt morgen früh um 9 Uhr eine zweite, nicht geplante Unterredung zwischen den beiden. Bis dahin will niemand Konkretes über den Inhalt der Diskussionen verlauten lassen, vor allem nicht darüber, ob bezüglich der Kreditgarantie ein Ausweg gefunden werden konnte. Man vermutet jedoch, dass Shamir hier eher kompromissbereit sein wird, als etwa in der Siedlungsfrage, die eng mit seiner Weltanschauung verknüpft ist und an der letztlich sogar seine Regierung scheitern könnte. Genau hinsichtlich der Siedlungen aber verlangen die Palästinenser der besetzten Gebiete, mit denen Baker heute Abend zusammenkam, amerikanischen Druck auf Israel. Dem Vernehmen nach sollen die Palästinenser bereit sein, den Verzicht auf eine Vertretung Ostjerusalems in der ersten Verhandlungsphase ins Auge zu fassen, wenn Israel einem Siedlungsstopp zustimmt. Dieses Unterfangen nimmt sich derzeit aber noch schwieriger aus als die Quadratur des Zirkels.